Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 36. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld, damit ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt. Dann werdet ihr alles empfangen, was er versprochen hat. Gott segne dieses Wort. Durchhalten. In diesem Bibeltext hier aus dem Hebräerbrief im Neuen Testament lernen wir mehr, was es bedeutet, durchzuhalten und durchhalten. Und es ist hier letztendlich eine Aufforderung, dass wir als Christen verstehen, dass wir geduldig sind und durchhalten. Ja? Und oftmals ist es so, dass es in unserem Glaubensweg, in unserem Weg mit unserem Herr Jesus Christus, dass es auch mal auf und ab geht, ja, und das ist nicht immer ein geradliniger Weg, eigentlich selten, vielleicht auch sogar nie. Und das ist eben unsere Aufruf, unsere Mahnung, durchzuhalten und geduldig zu sein. Denn wie es hier steht eben, wird eben Gott uns helfen, nach seinem Willen zu handeln, ja. Das ist wichtig, dass wir in Gottes Willen sind und er verspricht uns, dass wir alles empfangen, was er versprochen hat. Das kann nun diesseits sein, ja, das kann aber auch jenseits sein in der Ewigkeit, wenn wir zu Jesus Christus kommen und gestorben sind und mit ihm dann in aller Ewigkeit weiterleben, in Christus weiterleben. Und das ist wichtig eben hier, dass wir eben durchhalten. Und ich habe da noch also einen aus dem Alten Testament, was euch Mut macht, Mut machen kann. Geht mal rein ins Alte Testament, Psalm 91. Und ich lese mal hier vor Vers 4 aus der Lutherbibel, Psalm 91, Vers 4, Lutherbibel 1984. Er wird dich mit seinen Fittichen decken. Und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Gott segne dieses Wort. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Und Gottes Wahrheit ist eben Gottes Wort. Ja, und wir, die wir Christus folgen, tun gut daran, tagtäglich uns im Wort aufzuhalten, in der Bibel, im Alten und Neuen Testament. Und es hilft uns dann, Jesus hilft uns dann durch den Heiligen Geist in unser Leben, in unser Dasein zu sprechen, was er nun vorhat und was wir nun tun sollen und was wir nicht tun sollen. Also da ist das Zuhören auch ganz wichtig, ja, dass wir beten, dann aber auch still sind und vor Gott ruhig sind und Christus in unser Herzen sprechen lassen durch den Heiligen Geist. Ja, darauf kommt es an. Also nehmt euch das zu Herzen. Geht auch noch mal rein ins Alte Testament und schaut mal, wie Gott Josua ins Herz spricht. Das ist im Alten Testament, Josua Kapitel 1, Vers 8 bis 9. Und schaut mal, wie Gottes Wort da wirkt. Ja? Geht mal rein. Also das macht uns Mut, durchzuhalten. Und liest mal auch den Hebräerbrief durch, den ganzen Hebräerbrief. Und da sind einige schwierigere Textstellen, aber es ist insgesamt doch recht gut verständlich. Und wichtig ist eben auch zu verstehen, vor allem im Kapitel 11, dass wir durchhalten, dass wir der Versuchung nicht nachgeben und dass wir eben hoffen, dass Gott dies und das in unserem Leben erreichen wird. Und einfach festzuhalten an Jesus Christus, darauf kommt es an. Das heißt nun nicht, dass alles dann auch so vonstatten geht. Die Wahrheit ist, die Bibel sagt, dass manchmal bekommen wir nicht das, wofür wir gebetet haben. Und das ist wichtig zu verstehen. Ja? Also wenn wir zu Christus kommen, heißt das dann nicht, dass alles auf einmal super ist. Ja, nee, dann fängt die Durchhalteparole an. Aber wichtig ist, dass wir uns immer Christus zuwenden, besonders in schwierigen Situationen und wenn wir Leid und Kummer und Sorgen haben, das ist das Allerwichtigste, dass wir uns nicht abwenden von Christus. Ja, dass wir da in Gottes Wort bleiben Und er hilft uns dann, auch wenn er uns nicht das gibt, was, wofür wir gebetet haben, so tut er doch immer etwas in uns, was wir auch manchmal gar nicht wahrnehmen. Und das ist auch, das ist dann sein Wille, ja, unser souveräner Gott. Aber er hilft uns immer und es lohnt sich immer, an Christus festzuhalten und zu ihm zu kommen. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für die Ermutigung, Ermahnung, durchzuhalten, ja, dass du uns hilfst, geduldig zu sein, besonders in schweren Zeiten, aber zu allen Zeiten. Und dass wir nicht außerhalb deines Willens sind, sondern dass wir verstehen, dass du einen persönlichen Plan für alle Menschen hast, individuell. Und das ist wichtig, dass du uns daran erinnerst. Und wir danken dir, dass du uns hilfst, durchzuhalten. Alleine können wir das nicht tun. Wir danken dir, Herr Jesus, lieben dich und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.